Bevor es gleich mit dem Hörspiel weitergeht, folgt nun... Aufgepasst und mitgedacht, der Fahrrad-Infotipp. Zu dem ich heute recht herzlich Dr. Max Speiche begrüße. Er ist unser Fachmann für Sicherheitsfragen. Herr Dr. Speiche, guten Tag. Danke. Heute geht es ja um die Frage, wie sicher ist mein Fahrrad? Können Sie denn unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was unbedingt zu jedem Fahrrad dazugehören muss und worauf man beim Kauf eines Fahrrades achten muss? Nun, ich bitte euch, einmal das beiliegende Heft Radfahren aber sicher zur Hand zu nehmen und die Seiten 2 und 3 aufzuschlagen. Alles, was da in einem gelben Feld steht, muss am Fahrrad vorhanden sein. Das ist für die Sicherheit im Straßenverkehr notwendig. Fangen wir links an. Ohne Licht keine Sicht. Ha, ha, ha, Scherz beiseite. Licht ist wichtig, um zu sehen und gesehen zu werden. Durch die Rück- und Seitenstrahler sehen dich Autofahrer auch im Dunkeln. Und mit der Klingel, ring, kannst du andere Verkehrsteilnehmer in gefährlichen Situationen warnen. Ach ja, von den Bremsen braucht man 2. Eine für vorne, eine für hinten. Und was sollte so ein Fahrrad noch alles haben? Na, praktischerweise Räder. Scherz beiseite. Einen Ständer, um das Fahrrad darauf abstellen zu können. Einen stabilen Gepäckträger, auf dem auch mal eine Tasche festgeklemmt werden kann. Eine Luftpumpe, um die Reifen wieder aufzupumpen. Und natürlich ein gutes Schloss, um das Fahrrad fest anschließen zu können, wenn es abgestellt wurde. Und worauf sollten die Kinder beim Fahrradkauf noch achten? Dass es nicht zu teuer wird. Nein, ein Fahrrad muss wirklich passen wie ein guter Schuh. Ihr müsst euch darauf wohlfühlen. Achtet darauf, dass ihr bequem absteigen könnt, ohne umzukippen. Im Stand sollen beide Fußspitzen fest auf dem Boden stehen können. Können sich die Kinder denn jetzt so ausgestattet sicher im Straßenverkehr bewegen? Mit Sicherheit nicht. Na, war das gut? Also, mit Sicherheit, Sie verstehen. Ja, wenn Sie jetzt bitte dann... Nun ja, was auf jeden Fall dazu gehört, ein Helm, der exakt sitzt und Stirn, Schläfen und Hinterkopf bei einem Sturz oder Zusammenprall schützt. Wie der Helm richtig aufgesetzt wird, zeigt die Seite 4 in eurem Heftchen. Und die Sicherheitskleidung nicht zu vergessen. Die solltet ihr auf jeden Fall bei Fahrten in der Dämmerung, aber auch im Dunkeln tragen. Ihr wisst doch, sehen und gesehen werden. Es gibt Beispiele für ganz schicke Kleidung, die auch sicher ist. Aber nun kann es doch sicher in den Straßenverkehr gehen, oder? Nun, eigentlich sollten die Kinder, bevor sie sich im Straßenverkehr verkehrt verhalten, Scherz beiseite, mal das richtige Anfahren üben und vor allem ihr Fahrrad sicher wie nun einen Körperteil beherrschen. Wir danken Ihnen, Dr. Speiche. Wir melden uns später nochmal und gleich geht's weiter mit die 4 Ventile.